DDR 5 Krimi am Samstag. In unserer Reihe Der Schall ist rund hören Sie heute als ersten Beitrag Bei Anpfiff Mord. Bei Anpfiff Mord. Kriminalhörspiel von Horst Hensel und Heinrich Peukmann. Hättest du das gedacht? Echt, was los in der Bude, hä? Wenn die bloß nicht so schief singen würden. Jo, Kerl, ist was anderes als deine Mozart-Opern. Ja, vor allem andere Texte. Und mit der Nummer 10 läuft auf. Der Kundisbärchen, auf den musst du aufpassen. Der kann ein Fass aufmachen. Ich bin froh, wenn ich überhaupt die Mannschaften auseinanderhalte. Welches Trikot haben wir mal unsere? Also jetzt übertreibst du aber. Nächste Mal lasse ich dich beim Wagen sein im Präsidium. Kannst du aber glauben. Also Männer, ihr wisst, worauf es ankommt. Ihr wisst, worauf es ankommt. Wenn wir heute gewinnen, sind wir ganz oben. Vergesst das nicht. Ganz oben. Deshalb, Vorschecking. Stören bei der Ballannahme. Lasst den Turm nicht ins Spiel kommen. Passt auf den Düring auf. Unsere Angriffe über Konitz. Wie im Training, Jungs. Wie im Training. Sucht den Werner. Spielt ihn an. Wo ist er denn? Na, Toilette. Ach, sextaner Kopf, sextaner Blase. Und immer eine Sonderrolle. Los, Laufert, hol ihn. Jo, Chef. Mensch, der verliert die ganze Spannung. Ja, auf geht's, Männer. Also, auf geht's, packen wir's. Heute oder nie? Heute oder nie? Hey, Trainer. Der Konitz. Mensch, der Konitz. Alles voller Blut. Der Konitz? Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen. Im Stadion in Ruhe Fußball gucken. Ja, kommen Sie, Herr Kommissar, schnell. Wenn er gerade anpfeift. Hier in der Toilette. Ach du dickes Ei, das ist doch nicht möglich. Ja, und jetzt? Was tut der Konitz? Ja, der Konitz, Herr Kommissar, das ist er. Ja, aber das geht nicht. Ja, dann lassen Sie mich mal durch. Manni, komm zu mir. Mann, und das bei diesem Spiel heute ausgerechnet. Manni, reiß dich zusammen, Mann. Das ist aus mit dem Spiel. Das ist blutiger Ernst. Der ist... Ermordet worden, Herr Kommissar. Ach, nee. Ja, und woher die schnelle Kunde? Sind Sie Hellseher? Ich habe ihn bereits untersucht. Ich bin der Vereinsarzt. Klar, Bärchen, ist der Vereinsarzt. Entschuldige, ist der Vereinsarzt, dass ich das nicht weiß. Ermordet mit einem stumpfen Gegenstand. Und der andere, der uns geholt hat? Ist der Masseur, Mann. Ja, ich bin der Masseur. Mensch, wenn der Konitz tot ist und das Spiel, wenn der ermordet wurde, dann müssen wir doch sofort die Zeugen, dann müssen wir wissen, was los ist. Wo sind die denn? Oh Mann, Stempel in seinem Element. Was für Zeugen? Die haben sie doch selbst auflaufen sehen. Draußen sind sie, im Spiel. Ja, was ist denn das? Ohne den Konitz? Hier liegt ein Toter und da draußen spielen die? Die spielen Fußball? Ganz richtig. Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, heißt das Spiel Fußball Money. Also vor ein paar Sekunden hast du dir das selbst nicht anders vorstellen können. Wer hat das zu verantworten? Oh Gott. Ich. Ah, der Präsident. Sehen Sie, Herr Kommissar. Ja, aber klar, ich kenne Sie. Manni. Na ja, aus der Vereinszeitung. Sehen Sie, Herr Kommissar, als Präsident des Vereins bin ich verantwortlich für die Sicherheit. Klar, für klar. die der Spieler, aber auch für die der Zuschauer. Richtig. Da draußen sitzen fast 40.000. Was meinen Sie, was los ist, wenn wir die nach Hause schicken? Unmöglich. Wenn wir denen über Lautsprecher mitteilen, das Spiel fällt aus, weil der Mittelfeldstar ermordet wurde. Was? Was? Was passiert dann? Ich denke, Sie sind Kollegen. Er lernt noch. Fußball, meine ich. Wollen Sie denn noch mehr Tote? Wissen Sie, wie die da draußen reagieren? Nee, nee, das geht gar nicht anders. Und außerdem können die nicht weglaufen. Hä? Ihre Zeugen, meine ich, ist doch immer in Drahtzaun ums Spielfeld. Und alle Wege enden hier. Aber gleich. Pause, Herr Kommissar, verstehen Sie doch. Wenn wir spielen, dann ist es auch ernst. Dann geht es um Punkte. Oder meinen Sie, nach dem Spiel kommt einer und sagt, Age, das zählt aber nicht. Nee, wir müssen gewinnen, ja? Kollege, lernt doch mal schnell. Ja, und das geht nur, wenn in der Pause niemand kommt und fragt, bist du der Mörder oder du oder hier du? Hier geht's um die Tabellenführung. Werner Konitz hätte das auch nicht anders gesehen. Nee, bestimmt nicht. Oh Mann. Ja, Bärchen, ist ja schon Paletti. Also so geht das nicht? Mit dieser Logik, oder? Das ist für mich die einzig mögliche, Herr Kommissar. Also gab es irgendwelche Anzeichen von Streitereien, Missgunst, Neid, Animositäten unter den Spielern? Zoff? Sie meinen, einer von den Spielern wäre es gewesen? Ach, das ist doch Unsinn. Ich stelle mir nur vor, wie Sie die in der 10-Minuten-Pause ausquetschen. Befragen, Herr Präsident, befragen oder verdächtigen. Das ist doch für die Jungs dasselbe. Der Vereinsarzt, Herr... Stiebeler. Ja, Stiebeler. Ja? Wissen Sie oder vermuten Sie, womit der Konitz, ich meine, was das für ein Gegenstand war? Schwer zu sagen. Irgendwas Stumpfes. Ah. Ein Hammer vielleicht. Ja. Ein Eisen. Ja. Oder ein Fußballschuh. Ja, dann, wenn es ein Fußballschuh war, dann können wir die Spuren ja draußen im Rasen suchen. Also bitte, Herr Kommissar, bis nach dem Spiel. Bärchen, ruft die Spurensicherung an. Vielleicht fällt irgendwas ein. Hat er eure Tassen im Schrank? Der Werner ist gerade abtransportiert worden. Gut, ist also mal der Reihe nach. Ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Plötzlich bei der letzten Besprechung, kurz vorm Spiel, war nicht mehr da, der Konitz. Hab dann den Laufert geschickt, hat er ihn geholt. Und Sie, Herr Laufert? Zuerst in den Gängen rumgesucht, ne, und ziemlich bald in der Toilette. Kommt ja schon mal vor, dass einer noch kurz vor Spielbeginn, ne, stehen. Aber ja. Kann ja nicht einfach später vom Platz, oder? Nee. Klar. Naja, und dann habe ich ihn gefunden, ne, direkt hinter der Toilettentür. Sah nicht schön aus, überall Blut. Ne. Und dann? Und dann habe ich einen Trainer informiert. Das weiß ich auch nicht. Musste mich ja schnell fertig machen, ne, um einzuspringen. Herr Laufert, mochten Sie ihn? Den Konitz? Den Konitz. Ja, wir spielen in derselben Mannschaft. Wenn wir gewinnen, gibt's Prämie, wenn nicht, gibt's keine. Ja, das heißt am Mögen. Das ist wie unter anderen Arbeitskollegen auch. Und von den anderen hat jemand irgendwas bemerkt? Gesehen? Danke. Wer kann sonst in die Gänge, in die Räume, in die Kabinen? Außer den Mannschaften und dem Schiedsrichterteam. Fans? Ach, das ist doch unmöglich. Sind doch überall Ordner. Die passen auf. Bei uns wird streng auf Sicherheit geachtet. Wir haften doch schließlich dafür. Und ja, was? Und? Ja, es gibt ja die kuriosesten Sachen. Wer weiß, was die sich alles einfallen lassen. Wer? Was weiß ich. Und wer sonst? Journalisten mit Ausweiskarte. Betreuer, Funktionäre, sonst niemand. Die Ordner natürlich, wie gesagt. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück. Bevor es auseinanderbricht. Ja, ihr gehst. Oh. Der Tod vom Konitz, Herr Präsident, ist wohl ein großer Verlust für Ihren Verein. Sportlich gesehen, ja. Wissen Sie, Konitz stand auf dem Sprung in die Nationalmannschaft. War unser Mann im Mittelfeld. Und finanziell, ich meine, so ein Spieler kostet doch 1-2 Millionen, sagt mein Kollege jedenfalls. Im Verein nicht, ne? Ach nee? Nein, weil er dem Verein nicht gehört hat. Der war bloß ausgeliehen. Ausgeliehen? Von wem? Von einer Immobilienfirma. Die investiert nicht nur in neue Wohnungen, sondern auch in Fußballer. Und von denen kann ein Verein die kaufen? Oder ausleihen. Wir haben uns bei Konitz seinerzeit nicht zum Kauf entschlossen, sondern wollten seine weitere Entwicklung abwarten. Die sportliche? Ja, natürlich. Ja, dann ist das also ein Verlust für die Immobilienfirma? Auch nicht direkt. Die Spieler sind versichert. Im Falle von Verletzungen, aber... Was heißt dann nicht direkt? Ja, die Versicherungssumme, ne, die berechnet sich nach dem gegenwärtigen Marktwert. Und wenn Konitz im nächsten Länderspiel gespielt hätte, dann wäre sein Marktwert erheblich gestiegen. Einen aktuellen Nationalspieler gibt's nicht unter 2 Millionen. Und so ist es knapp die Hälfte. Die Million Gewinn, die ist natürlich futsch. Das ist ja wie auf der Börse ist das. Fußballbärchen, das ist Fußball. Dann wäre der Konitz also nach seinem ersten Länderspieleinsatz verkauft worden. Schon möglich. Aber Sie wollten ihn doch behalten. Stand jedenfalls in der Zeitung. Ach Gott, die Zeitung. Darauf haben wir doch keinen Einfluss. Auf die Zeitung? Auf den Konitzer Bär. Ist also allein Sache der Immobilienfirma. Und wenn die einen Gewinn machen können... Aber Sie hätten ihn gehalten. Ja, es gab in der letzten Zeit Knatsch, aber... Zwischen Konitz und Laufert? Nicht nur zwischen den... Sitten in den Fluss. Das Leben abrupt gestoppt. Also die Mordwaffe gibt es nicht. Ist nicht gefunden worden, Herr Dr. Wagenseil. Irgendwas Metallisches wahrscheinlich, Chef. Metallisches. Sind alle in Frage kommenden Gegenstände überprüft worden? Auch die Fußballschuhe? Nachdem die damit 1,5 Stunden den Rasen gepflügt haben, ja. Vielleicht war es doch einer, der sich eingeschlichen hat. Ein Fan. An den Ordnern vorbei? Unmöglich. Oder ein Funktionär. Oder ein Spieler der gegnerischen Mannschaft. Unmöglich. Wie beim Spiel aufeinander losgehen? Oder besser noch, wenn sie nicht spielen? Dann hätten wir jede Woche ein paar Morde mehr. Es reicht schon, wenn die sich auf den Tribünen wie die Bekloppten aufführen. Wenn eine Truppe jahrelang unten steht und um den Bundesliga-Erhalt kämpft, wie unsere, dann haben die da drauf. Was? Mann, das sind Kämpfer, das sind keine Mörder. Ja, und die anderen? Die spielen doch seit Jahren um die Tabellenspitze. Die sind satt im Geschäft. Vielen Dank, ja, für Nachhilfeunterricht in Fußballerpsychologie. Wo bin ich denn hier? Herr Bär, Fußball ist das eine, Mord das andere. Aber ja. Ein Mörder muss es ja geben, ja. Vielleicht war doch der Laufert. Der war schließlich zuerst am Tatort. Und der konnte nur spielen, weil der Konitz nicht mehr konnte. Ist doch richtig. Ja, stimmt, der saß seit Wochen auf der Bank. Wieso hat er das schon? Herr Bär, hören Sie doch bitte auf, uns zu verscheißern, ja? Also, was ist mit dieser Immobilienfirma? Die hat damit nichts zu tun, die hat eher Verlust durch den Loch. Sicher? Ließ sich Konitz eigentlich wirklich mit Gewinn verkaufen? Konitz war klasse. Konitz war gut, stimmt. So ein Mist. Der konnte... Ein Spiel ganz allein gewinnen, oder? Stenzel, nochmal die Zeugen. Und einer zur Immo-Firma. Ja. Jede Einzelheit überprüfen. Gut, dann gehe ich zum Verein. Dann gehen Sie auf keinen Fall. Sie sehen doch vor lauter Tabellen die Fakten nicht. Bärchen zum Verein, Sie zu der Firma. Wie heißt der noch gleich? Obmann, Rudolf Obmann, ja? Chef, können Sie mir Ihre Fahne ausleihen? Aber Herr Kommissar, das ist doch eine ganz normale Geschäftsbeziehung. Unsere Firma stellt die Spieler und der Verein profitiert davon. Und zahlt ihnen eine Mietgebühr. Wie das so ist beim Leasing. Dafür gibt der Verein dem Spieler die Gelegenheit, sich zu profilieren. Wenn er im Marktwert steigt, kann er mit Gewinn verkauft werden. Dann gibt's Rendite für uns und unsere Geldgeber. Es gibt eben nicht nur Anleger, die in Immobilien investieren, sondern auch in Fußballspieler. Das sind auch Fußballfans, so auf ihre Weise. Erste Bärchen, Millionengewinne. Neubauwohnung oder Fußballer? Du lebst hinterm Mond, wenn du das hier nicht kapierst. Ist Ihnen nicht gut? Nein, ich sprach nur mit meinen Kollegen. Darf ich Ihren Ausweis noch mal sehen? Ja, bitte. Gut. Dann erzählen Sie Ihrem Kollegen aber auch, dass es nicht um Sklavenhandel geht. Und was immer die Schmierfinken in der Presse sonst noch zusammenschreiben. Was sagst du, Bärchen? Mein Kollege fragt, ob Sie damit auch Ihre Zeitung meinen. Mein guter Freund. Bärchen sagt, ich sei kein guter Freund. Könnten Sie aber werden. Sagen Sie ihm das, wenn Sie Wert drauf legen. Außerdem ist das nicht meine Zeitung. Poliert aber doch Ihr mobiles Besitztum. Oder hat poliert, den Kunitz meine ich. Der ist da immer doch so ganz gut weggekommen, als wenn Ihnen das Blatt gehört. Gehört aber nicht. Die schreiben, was sie wollen. Besonders, wenn Leistung geboten wird. Wir haben eine freie Presse. Was sagst du, Bärchen? Ah, und freie Fußballer, fragt mein Kollege. Jetzt hören Sie mal auf mit den Spielchen. Die profitieren doch auch davon. Die hohen Gehälter und die Ablösesummen, die können manche Vereine gar nicht aufbringen. Die Zuschauerzahlen stagnieren oder sind rückläufig. Da hilft unsere Firma eben ein bisschen aus. Aha, dann sind Sie sowas wie ein Mäzen. Sie haben es erfasst, Herr Kommissar. Und welche Spieler gekauft oder verkauft werden, wer entscheidet das? Naja, ein bisschen Fußballverstand gehört auch dazu. Und meiner ist nicht schlecht. Stimmt es denn, dass der Konis bei nächster Gelegenheit verkauft werden sollte? Gerücht. Dass nur darauf gewartet wurde, bis er sein erstes Länderspiel macht? Das steht heute so und übermorgen anders in der Zeitung. Die war aber bisher immer gut informiert. Lese ja alles, was über unseren Verein da drin steht. Ich sagte bereits, Herr Kommissar, das war noch alles in der Schwebe. Und welche Immobilien hat Ihre Firma? Etliche. Wir sind zuletzt groß ins Neubauviertel Südstadt eingestiegen. Noch nicht davon gehört? Nee. Da gibt's jetzt preiswerte Eigentumswohnungen. Wenn Sie mal eine haben wollen, Herr Kommissar. Nee, danke. Aber du vielleicht, Bärchen? Einen eigenen Fußballspieler? Hm? Ja, und? Ja, ich hab doch alles gesagt. Wenn nicht ganz erlaubt. Also noch nichts über Ihr Verhältnis zum Konitz. Während der spielte, saßen Sie doch auf der Bank. Und dafür gibt's doch keine Prämie, oder? Ja, und? Eine Chance wäre schon noch gekommen. Auch gegen den Konitz? Auch gegen den. Der stand auf dem Sprung in die Nationalmannschaft. Ach, das ist Quatsch. Alles aufgebauscht. Ein paar Spieler noch, dann wäre er weg gewesen vom Fenster. Er kriegte doch immer nur gute Zeitungskritiken, selbst wenn er nichts gebracht hätte. Vor allem von dem Käseblatt hier. Wieso denn? Na ja, schlecht war er nicht. Ah, verdammt gut sogar. Also gute Kritiken, auch wenn er schlecht gespielt hat. Ach, da fragen Sie mal diesen Journalisten, diesen Boskamp. Die hocken noch immer zusammen. Und am nächsten Tag stand es groß in der Zeitung, was intern in der Mannschaft besprochen worden war. Ja, für gute Informationen. Kann man auch gute Kritiken schreiben? Ja, das haben Sie gesagt, ne? Aber neulich, ja? Ja, da haben Sie sich mal angemeckert. Ach. Ja, als Konitz mal kritisiert worden war. Ja, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Sie als Erster in der Toilette waren. Ja, gut. Ich hab doch keinen Grund gehabt. Ich kann überall klarkommen. Gibt doch noch andere Vereine. Gibt es ein konkretes Angebot? Ja, noch nicht, aber wäre sicher gekommen. Was war vorher, bevor der Trainer Sie geschickt hat? Waren Sie vorher schon mal zur Toilette? Klar war ich vorher auch zur Toilette. Klar. Der Zeugen? Na klar. Na, die halbe Truppe hinter mir. Stimmt. Der Konitz war zuletzt nicht gut drauf. Der Bundestrainer hat sich seit ein paar Wochen nicht mehr gemeldet. Konitz war zu eigensinnig. Wollte alles selber machen. In jedem Spiel ein Tor schießen. Hat ständig Diskussionen gegeben. Aber er hat trotzdem gespielt. Warum nicht der Laufer? Da gibt es eine Menge Gründe. Egal, ob man es akzeptiert oder nicht. Fans fordern ihren Konitz, Bombenbericht in der Presse. Dann war mal wieder gut. Auch im Training. Abhängigkeiten. Kennen Sie wohl nicht, wa? Auch von der Presse? Ob Fans oder Zeitung, ist doch egal, oder? Ja, und was mit dem Laufert? Laufert? Der steht unter Druck. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Aber damit will ich nichts gesagt haben. Ja, verstehe. Ja, und weiter? Ich weiß nicht. Sie haben Konitz doch ständig unter ihren Händen gehabt, Herr Kultschak. Da spricht man noch viel miteinander. Nee, wir haben nicht viel miteinander gesprochen. Aber was war er für ein Mensch? Ja, über das nächste Spiel vielleicht. Mehr nicht? Über seine Chancen in der Nationalmannschaft. Konitz stand auf dem Sprung, der hätte es geschafft irgendwann. Ja, zuletzt soll er nicht mehr so gut gewesen sein. Ah, der hätte sie wieder gefangen, der war ehrgeizig. Und wie standen die anderen Spieler zu ihm? Wurde akzeptiert? Naja, beliebt war er nicht. Wollte immer eine Sonderrolle. Aber für liebenswürdigen Umgang wird hier niemand bezahlt. Dafür nicht. Wofür dann, Meister? Wofür dann wirst du bezahlt? Nicht dafür, mich anbrüllen zu lassen, Konitz. Die tut weh, deine verdammte Massage. Tut's weh, tut's gut. Und ein verdammter Metzger bin ich auch nicht. Hat zumindest noch keiner gesagt. Ja, mach ich gleich mit dem blauen Gut, Meister. Mir war eben nach Brüllen zumute. Und dann brülle ich ihm, was? Für den blauen, ja? Also kein Streit, Konitz, aber meine Massage liegt's nicht. Ist doch wohl scheißegal, Meister. Ist doch mit dem blauen erledigt, oder? Oder geht's hier um ein bisschen Rache für ein bisschen Anscheißen, oder was? Ist vergeben und vergessen, Konitz. Brüll mal, Meister. Konitz. Brüll. Für noch mal einen blauen, ja? Zwei blaue, wa? Konitz! Ein Gekreisch wie von meiner Alte. Die neue, die Zuckerblonde. Die kann ich keinen vorquatschen, lässt sie auf gar nichts ein. Lässt sie nichts vormachen. Immer eine scharfe Klappe, ganz scharf. Hab ich aber gerne, was? Ja, ich kenne die Dame nicht. Das wäre ja noch schöner. Die Kleine kennen, ne? Die interessiert sie aber sowieso noch für Leute ab 10.000 im Monat. Ja, die sind ja wie die Fliegen, die Weiber. Ja, ja, die Frauen, Konitz. Dass du mich ja fit machst, Meister. Sonst fallen die ja wie Hyänen über mich her. Oh, Wölfin, nur. Ja, so war das, Herr Kommissar. Manchmal habe ich gedacht... Ja. Ja? Ich weiß auch nicht mehr. Armes Schwein? Direkt arm war der ja gerade nicht. Also die Immobilienfirma aus der Südstadt. Zu denen gehörte der Konitz. Klingt vornehm. Zu denen gehörte der Konitz. Warum nicht klipp und klar, der gehörte denen? Wie ein Grundstück oder eine Aktie oder ein Apartmenthaus. Von wegen ein Haus. Denen gehört die halbe Südstadt, wo es seit Monaten Ärger gibt. Was denn für ein Ärger? Mann, Stenzel, Sie lesen doch nur den Sportteil, oder? Stenzel, Laufert saß nur auf der Bank. Ha, ha, ha. Aber hier geht's nicht um die Ersatzbank, sondern um die Kreditbank. Die haben da jede Menge Eigentumswohnungen verhökert. Immer an kleine Kunden. Angeblich sollten das ganz billige Wohnungen sein. Einen Bankkredit gab's auch gleich. Hausbank der Immobilienfirma. Hausfirma der Bank. Vereint, vereint. Und bei der ersten Ratenzahlung kam für die Fans des großen Ersatzbankspiels das große Erwachen. Aus versprochenen Gewinn wurden Verluste. Wie ein Stadion, ja? Die Karten, die kannst du nicht von der Steuer absetzen, egal ob das Spiel verloren ist oder nicht. Sag mir eigentlich die Karte von der Steuer absetzen, wenn wir gewinnen, du Pappnase. Oh, du bist und bleibst ein Fußballfan, ey. Hoffnungslos. Also wie auch immer. Leute können nicht mehr zahlen, müssen verkaufen. Mit immensen Verlusten. Und die Immobilienfirma? Wie haben die sich denn verhalten? Nicht dran zu drehen. Stenzel? Ob man... Ja? Nee, ich meine, ob man sich da vielleicht nicht doch besser an einem Fußballer beteiligt? Herr Dr. Wagenseil, Herr Stenzel war schon immer ein begnadeter Rückversicherer. Verträge sind fast alle gleich. Kaufpreis 150.000 D-Mark, monatliche Abtragung knapp 1.000 D-Mark netto. Aber dann Zusatzkosten, zusätzliche Zinsen, Verwaltungskosten für die Bank, Verwaltungskosten für die Immobilienfirma, Abgaben für das Haus, Reinigung, Abstellplätze und so weiter und so weiter. Für 1.000 Dinge, die sich haben einfallen lassen. Dazu eine einmalige Abtragung von D-Mark 2.000 für die Bank, die natürlich nicht angerechnet wird. Und plötzlich sind es nicht mehr 1.000 Mark, sondern 1.500 Mark. Vielen Dank, Frau Grothaus. Haben Sie sich das nicht vorher überlegt, Herr Blum? Natürlich, aber alles ging so schnell und so glatt. Erst hieß es, möglichst sofort unterschreiben, sonst sind die preisgünstigen Wohnungen weg. Ja, und viele mussten ja schnell irgendwo unterkommen. Ja. Die alte Kolonie ist doch platt gemacht worden. Alles schöne alte Häuschen mit richtiger Nachbarschaft und Garten. Ja, die Leute brauchten noch Wohnungen. Später hieß es, erst mal einziehen. Über Unklarheiten beim Vertrag können wir später reden. Und schließlich kamen die ersten Bescheide. In den ersten Verträgen hieß es nur, Zusatzforderungen werden rechtzeitig mitgeteilt. Ja, ist das denn juristisch sauber? Einwandfrei? Ja, und dann haben sie es uns mitgeteilt. Da ist nichts zu machen. Angeblich. Wir haben natürlich sofort Erkundigungen eingezogen, aber juristisch kommen wir nicht weiter. Da sitzen bei der Bank Leute, die alle Tricks kennen, alle Gesetze. Und die Lücken. Kleinigkeiten sind anfechtbar. Da würden wir wohl recht kriegen. Aber da sind dann Prozesse, die sich hinziehen. Und da zahlt man am Ende doch nur statt 1.500 vielleicht 1.400 Mark. Bis dahin sind wir längst pleite. Sie müssen bedenken, das sind hier viele Familien mit kleinen Kindern. Da ist nicht mehr drin. Alles geht für die Wohnung drauf. Manche haben nicht 200-300 Mark im Monat, wenn alle festen Kosten weg sind. Da kann man sich ja ausrechnen, was passieren wird. Wenn nichts passiert... Ja, was nun? Wollen Sie das so hinnehmen? Wir könnten verkaufen. Mit Verlust. Und dann Schulden bis zum Lebensende? Nee, da gibt's nur eins. Was denn? Na, wenn die pleite ging, die von der Immofirma. Wenn die kaputt ging. Was dann? Dann würde hier zwangsversteigert. Und wir könnten unsere Wohnungen zum wirklichen Marktwert kaufen. Für so viel, wie es in den Verträgen eigentlich vorgesehen war. Ist das denn realistisch? Natürlich nicht. Sie sehen doch, was denen hier alles gehört. Wie sollen die da pleite gehen? Ich zeig mal ab's, hab Geld. Was kostet der Reste Welt? Es lebe die schnelle Macht. Hab Geld, der Ausdruck ist ausgezählt. Kapital in voller Fahrt. Sag mal, Manni, willst du hier was kaufen? Warum denn nicht? In der Betonwüste? Okay, ist richtig schade, dass man nicht sehen kann, wie das hier früher ausgesehen hat. Wurde bei mir auch nicht besser. Wo dir von der anderen Seite jeder ins Fenster gucken kann? Mensch, Bärchen, was machst du denn in deiner Wohnung? Tja. Guten Tag! Tag! Den kenn ich doch. Ja, zumindest im Trainingsanzug. Ist der Kulatsch? Kulczak. Ja klar, der Masseur. Ja, wo läuft der denn? Ja, vielleicht ist er auch einer der Käufer. Oder ob der hier massiert? Es wäre zumindest ungewöhnlich, dass der Kundenbesuche macht. Aber, meine Herren, das ist doch Unsinn. Eine Absprache zwischen Werner Kunitz und dem Tagesecho. Nach dem Motto, du erzählst mir interne aus dem Verein und ich lob dich dafür in die Nationalmannschaft. Als wenn das so einfach wäre. Ist doch lachhaft. Aber es stimmt, dass er gute Kritiken gekriegt hat, auch wenn er schlecht gespielt hat. Auch das ist Unsinn. Ich weiß nicht, was die Leute beim Spiel sehen. Wenn der Konitz nicht den großen Auftritt hatte, spektakuläres Freistoßtor, Tor des Monats oder so, schon hat er für manche nichts gebracht. Anstatt darauf zu achten, wie der das Spiel aufzog, die Bälle verteilte. Stimmt, da sind sie alle Weltmeister. Der Konitz war gut. Nicht immer. Aber meistens. Haben Sie sich in letzter Zeit mit ihm gestritten? Wieso das denn? Ja, haben Sie? Streiten die sich nie? Nur wenn es um Fußball geht. Oder um Opern. Eine Lappalie war das. Konitz war schnell mal eingeschnappt, bisschen Starallüren. Der kriegte sich aber schnell wieder ein. Um Ihre Kritik an seiner Leistung ist es also nicht gegangen? War rein privat. Ging nur um Privates. Kannten Sie ihn so gut? Auch privat? Aber Herr Kommissar, als Sportredakteur dieser Zeitung verbringe ich eine Menge Zeit mit den Jungs. Da gehen Beruf und Privates schnell zusammen. Ein Journalist allein für einen Fußballverein? Das Thema interessiert eine Menge Leute. Ja, auch wenn nichts passiert. Ich meine, einen für Landespolitik, einen für Ausland, Ost-West verstehe ich ja. Aber nur für einen Verein? Ich bin Sportredakteur. Außerdem passiert immer was. Man muss nur eine Nase dafür haben. Oder Informanten. Naja, im Augenblick haben Sie ja genug zu schreiben. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Aber für morgen fehlt mir noch eine Story. Vielleicht, wenn Sie mir schon mal den Mörder nennen? Waren Sie auch vor dem Spiel in den Kabinen? Ja, wie immer. Hab Interviews gemacht. Auch mit Konitz? Auch mit dem. Aber lange vor dem Mord. Zeugen? Ich meine, was soll das? Fragen Sie die Mannschaft. Jetzt kommen Sie mir auch noch damit. Von wegen überteuerte Wohnungen. Alles klar, vertraglich fixiert. Wieso sind die Leute dann so sauer? Weil die Leute die Verträge nicht richtig lesen oder ihre finanzielle Situation nicht richtig einschätzen und hinterher erstaunt feststellen, dass man ja auch noch von irgendwas leben muss. Also sind die ganzen Proteste aus der Luft gegriffen? Das soll doch schon Proteste gegeben haben, als die Kolonie noch stand. Olle Kamellen, Sozialromantik, was soll das? Es sind uns keine Unregelmäßigkeiten nachgewiesen worden. Wir können jeder gerichtlichen Klärung beruhigt entgegensehen. Was hat denn das alles mit Konitz zu tun? Wir versuchen uns Klarheit über die Motive zu verschaffen. Aber doch nicht bei uns. Finden Sie den Mörder, damit endlich die Versicherungssumme ausgezahlt werden kann? Gibt's Finanzprobleme? Herr Bär, wir investieren. Wir haben kein Geld zu verschenken. Klar ist da überhaupt nichts, Chef. Vielleicht gibt es da doch eine Verbindung zwischen Konitz und diesem Südstadtbeton. Und welche, meine Herren? Tja, die Immo-Firma, die steht gut da. Warum sollten die den Konitz ermorden lassen, wenn sie ihn ein paar Monaten mit Gewinn verscherben können? Ich weiß ja nicht, wo Sie ermitteln. Ich habe mich mal umgehört. Bestimmt ganz vertraulich. Versteht sich. Die offizielle Version sind Sie, nicht? Und was hört man inoffiziell aus Bankkreisen? Keine Unterstellung, meine Herren, ja? Aber man will schließlich sicher gehen, ob eine Firma liquide ist, bevor man sich in das Abenteuer eines Wohnungskaufs stürzt, oder? Ja, ist der Bärchen, siehst du? Auf so eine Idee kommt man in unserer Gehaltsklasse gar nicht. Och, das schon, aber man wagt erst gar nicht, die Gedanken in die Tat umzusetzen. Recht so, denn so toll sieht das nicht aus. Die haben sich ziemlich übernommen in der Südstadt. Ein Ausbleiben der Zahlungen von Käufern würde sich da nicht gerade günstig auswirken. Also wäre der Verkauf von den Konitz doch nur richtig gekommen. Dann war das ernst gemeint, als der uns drängte, den Mörder zu finden. Ja, ich denke schon. Die Versicherungssumme brauchen die schon. Und wenn das jemand wusste? Ich habe noch eine Überraschung, meine Herren. Reporter Boskamp hat auch eine Wohnung in der Südstadt gekauft. Ja, der gehört aber nicht zu den Protestierern. Eben. Der ist offensichtlich zufrieden. Sonderkonditionen? Für ein bisschen freundliche Berichterstattung über den Konitz? Ja klar, Mensch. Das Geld, das man dem erlässt, kriegen die Ziegfahrer über den Preis für Konitz wieder rein. Wenn es um Fußball geht, da kapiert der Kollege aber schnell. Und da wäre dann noch ein Motiv. Konitz wusste von dem Kauf und setzte Boskamp nach den schlechten Kritiken unter Druck. Haust du mich in die Pfanne, ist das aus mit der billigen Wohnung. Ja, guck dir ein Mann im Fußball. Ja, was denn? Naja, deshalb gleich Mord. Unwahrscheinlich. Könnt ihr den Konitz doch einfach wieder loben. Moment mal. Oder vielleicht der Masseur? Wer? Der Masseur, der hat da auch eine Wohnung. Meine Herren, da gibt's doch mit Sicherheit auch noch einen Gärtner, oder? Na, na, na? Ja, stimmt. Ich habe deine Wohnung gekauft. Aber was hat das damit zu tun? Alle, die da gekauft haben, haben Wut auf die Immofirma, Herr Kutzer. Ich war noch auf keiner Protestversammlung. Scheiße, so kommen wir nicht weiter. Na, meine Herren, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, der Präsident. So, bitte sehr. Was ist das? Ja, die Liste, Manni. Was denn für eine Liste? Die ordentliche Liste aller Ordner und Betreuer, die beim Spiel im Einsatz waren. Ordner, Betreuer? Ja, die wollten sie doch haben. Vielen Dank, ja. Also ich hatte telefonisch drum gebeten. Ja, doch, doch, doch, doch, die Liste. Junge, Junge, das sind aber ein Haufen Leute für ein Spiel. Adam, Albrecht, Aßmann, Bauer, Bergmann, Blume, Burstedt. Was war das? Was? Aßmann, Bauer, Bergmann, Blume, Mensch, Bärchen, los! Nix wie hin! Ich bin Fußballfan. Was ist denn dabei? Das sind doch die meisten. Sie etwa nicht? Nein, Herr Blume, ich gehe lieber in die Oper. Seit wann machen Sie das da im Stadion, den Ordnungsdienst? Seit wann? Noch nicht lange. Seit wann genau? Wir können das auch überprüfen. Bei dem Verein ist alles ordentlich notiert. Beim letzten Spiel. Zum ersten Mal, ja? Ich wollte das immer schon. Ist doch eine plötzliche Liebe zum Fußball. Wer hat sie vermittelt? Keiner. Wer hat Ihnen den Job besorgt? Keiner. Niemand. Braucht schließlich Geld. Die teure Wohnung. Also, Herr Blume, dann kommen Sie jetzt mal bitte mit. Wir fahren mal zum Club. Bärchen, sind wir bescheuert. Lassen die Schuhe der Spieler untersuchen, obwohl die damit 90 Minuten lang den Rasen traktieren. Nur einen vergessen wir. Ja, lass gut sein, Manni. Herr Kulczak, wollen Sie jetzt reden oder müssen wir erst die Untersuchung abwarten? Dauert nur länger, kommt aber dasselbe bei raus. Nein, nein. Ja, also was? Ich habe ihn reingelassen. Wen? Na, den Blume. War das Ihre Idee? Ja, meine. Meine Idee. Ja, Sie waren ja selber da, Sie haben sich das ja selber angeguckt. Was haben wir? Gibt eine Menge Fotos vom Tatort. Quatsch, Tatort. Die Familien in der Südstadt, da fragt keiner. Wir sind keine Sozialarbeiter. Manni! Ja, ja, alles fein sauberlich getrennt. Hier die Polizei, da das Sozialamt, da der Immobilienunternehmer und da der Fußballverein. Herr Kulczak, warum? Der Kunis, der war ein Schwein. Hat immer alle gedeckelt. Wenn der rief, mussten alle springen. Ja, und Sie auch. Ja, ich auch. Das ist doch kein Grund, den Konitz alle zu machen. Ja, was ist denn schon ein Grund? Um den Konitz, um den ist nicht schade. Aber wenn die Firma kaputt ist, dann ist vielen geholfen, dann geht's eben besser. Wenn Sie mal gesehen hätten, wie es hier früher aussah. Ich habe hier meine Kindheit verbracht in der Kolonie. Mein Elternhaus ist auch platt gemacht worden. Einfach so. Einfach rausgeschmissen. Bärchen. Entweder der braucht eine Gehirnmassage oder ich. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen. Hier ist was los in der Bude, Chef. Wenn wir heute gewinnen, sind wir Herbstmeister. Seit über 20 Jahren mal wieder. Ich weiß, Denzel, ich lese auch diese Zeitung. Der Laufbahn-Chef, der kann ein Fass aufmachen. Wissen wir was? Wenn der überhaupt spielt. Überhaupt spielt? Ja, warum denn nicht? Gehört der nicht der Immo-Firma, die unbedingt pleite machen soll? Pleite? Um Himmels Willen nicht schon wieder. Nicht auch noch den Laufer. Na, meine Herren, das ist doch mal was anderes, das Spiel aus dieser Perspektive zu betrachten, oder? Wir versuchen es nicht als Bestechungsoption auf spätere Vorfälle zu sehen, nicht? Hier wäre meine versprochene Entschädigung für erlittene Qualen im Stadion. Vielen Dank, bin ich ja mal gespannt. Und ich werde dann mal in der Kabine verschwinden. Viel Spaß noch, meine Herren. Was ist denn da drin? Karten. Mit der Nummer 17 sitzt Bärchen in der Dortmunder Oper. Und wer läuft auf? Fidelio, mein Freund. Anpfiff Mord. Sie hörten ein Kriminalhörspiel von Horst Hensel und Heinrich Peukmann. Es sprachen Harald Leibniz, Jochen Schröder, Bernd Kuschmann, Wolfgang Grünebaum, Heide Keller, Holger Petzold, Willi Tomczyk, Jochen Kolender, Michael Brandner, Peter Rumpel, Christian Tasche, Ingo Naujoks und Thomas Wenzke. Ton und Technik Jürgen Göres-Petri und Gabi Röhrig. Regieassistenz Claudia Johanna Leist, Regie Klaus Wirbitzki. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1991. Dramaturgie und Redaktion Frank-Erich Hübner. In der verbleibenden Zeit bis zu den Nachrichten hören Sie noch einen Ausschnitt aus den Erinnerungen von Charles Bukowski an seine Zeit bei der US Post. Die Regenzeit begann. Da ich mein Geld zum größten Teil versoff, hatte ich Löcher in den Schuhsohlen und musste immer noch meinen zerrissenen alten Regenmantel tragen. Bei jedem Dauerregen wurde ich gründlich nass. So nass, dass ich hinterher Unterhosen und Socken auswinden konnte. Die Regulären meldeten sich krank. Sie meldeten sich in der ganzen Stadt krank. Und so gab es jeden Tag Arbeit in allen Postämtern der Stadt. Sogar die Aushilfen riefen an und meldeten sich krank. Ich meldete mich nicht krank, weil ich zu müde war, als dass ich vernünftig hätte denken können. Es war einer dieser fünftägigen Regenstürme, bei denen es ununterbrochen gießt, so dass die ganze Stadt aufsteckt. Einfach alles aufsteckt. Die Kanalisation kann das Wasser nicht schnell genug schlucken. Das Wasser steigt über die Bordsteige und in manchen Stadtteilen über die Rasenflächen vor den Häusern und in die Häuser. Ich wurde zum Wentley-Postamt geschickt. Wenn das alte Auto ansprang und es sprang an, war ich unterwegs nach Wentley. Aber es spielte ohnehin keine Rolle, denn wenn das Auto nicht wollte, steckten sie einen in einen Bus. Meine Füße waren jetzt schon nass. Der Wentley-Capo stellte mich vor einen Verteilerkasten. Er war bereits vollgestopft, und ich fing an, zusammen mit einer anderen Aushilfe weitere Post reinzustopfen. Einen solchen Kasten hatte ich noch nie gesehen. Irgendwie war es ein schlechter Witz. Ich zählte 12 große Bündel auf dem Kasten. Das musste die Post für die halbe Stadt sein. Und noch wusste ich nicht, dass die Route aus lauter steilen Straßen bestand. Wer immer sie zusammengestellt hatte, war total verrückt. Wir hatten alles in die Ledertaschen gepackt, und eben als ich mich auf den Weg machen wollte, kam der Capo zu mir rüber und sagte, ich kann Ihnen leider keinen Helfer mitgeben. Das macht nichts, sagte ich. Und wie es was machte. Die Route begann direkt am Postamt. Die erste von 12 Schleifen. Ich überließ mich dem strömenden Regen und ging den Berg hinunter, Haus um Haus. Es war das arme Leuteviertel der Stadt. Kleine Häuser und Hinterhöfe mit Briefkästen voller Spinnen, Briefkästen, die an einem Nagel hingen, alte Frauen in den Fenstern, die sich ihre eigenen Zigaretten drehten und Tabak kauten und ihren Kanarienvögeln etwas vorsummten und mich anstarrten, einen Idioten im Regen verloren. Wenn Unterhosen nass werden, rutschen sie, rutschen immer weiter, hängen bald schon um deine Hinterbacken, ein nasser Lumpen, der nur noch durch den Zwickel deiner Hosen festgehalten wird. Der Regen verwischte die Tinte auf einigen Briefen. Eine Zigarette wurde so schnell nass, dass man sie nicht rauchen konnte. Man musste immer wieder in die Ledertasche greifen, um Zeitschriften herauszuholen. Es war die erste Schleife, und ich war schon erschöpft. Meine Schuhe waren von Schlamm überzogen und fühlten sich an wie Stiefel. Alle paar Augenblicke rutschte ich aus und konnte nur mit Mühe einen Sturz vermeiden. Eine Tür ging auf und eine alte Frau stellte die Frage, die man 100 Mal am Tag zu hören bekommt. »Wo ist denn heute der Postbote, der sonst immer kommt?« Gnädigste, bitte, woher soll ich denn das wissen? Woher zum Teufel soll ich denn das wissen? Ich bin hier und er ist irgendwo anders. Oh, sind Sie aber ein ungalanter Mensch. Ungalant? Jawohl. Ich lachte und drückte ihr einen fetten, durchnässten Brief in die Hand und ging weiter zum nächsten Haus. Vielleicht wird es weiter oben am Berg besser, dachte ich. Eine andere alte Tante, die nett zu mir sein wollte, sagte, »Möchten Sie nicht ein Weilchen hereinkommen und eine Tasse Tee trinken und trocknen?« »Gnädigste, sehen Sie denn nicht, dass wir nicht mal Zeit haben, unsere Unterhosen hochzuziehen?« »Ihre Unterhosen hochzuziehen?« »Jawohl, unsere Unterhosen hochzuziehen!« schrie ich sie an und marschierte wieder in den Regen hinaus. Ich hatte die erste Schleife hinter mir. Es hatte etwa eine Stunde gedauert. Noch 11 Schleifen, das sind also 11 Stunden. Unmöglich, dachte ich. Die mussten mir gleich die schlimmste Route angehängt haben. Bergauf war es noch schlimmer, denn man musste sein eigenes Gewicht hochschleppen. Der Mittag kam und ging ohne Essen. Ich war auf der 4. oder 5. Schleife. Selbst an einem trockenen Tag wäre die Route unmöglich gewesen. Doch im Regen war sie so unmöglich, dass man gar nicht darüber nachdenken durfte. Schließlich war ich so nass, dass ich das Gefühl hatte, zu ertrinken. Ich fand einen überdachten Hauseingang, dessen Vordach einigermaßen dicht war, und stellte mich darunter und es gelang mir, eine Zigarette anzuzünden. Ich hatte vielleicht ungestört 3 Züge gemacht, als ich hinter mir die Stimme einer weiteren alten Tante hörte. »Briefträger! Briefträger!« »Ja, was ist denn?« fragte ich. »Ihre Post wird nass!« Ich schaute zu meiner Tasche hinunter, und tatsächlich, ich hatte die Lederklappe nicht zugemacht. Durch ein Loch im Dach waren vielleicht 1, 2 Tropfen in die Tasche gefallen. Ich ging weiter. »Jetzt reicht's«, dachte ich. »Nur ein Idiot lässt sich das bieten, was ich hier durchmache. Ich suche mir jetzt ein Telefon und dann sage ich denen, wo sie ihre Post abholen können. Sollen sie sich doch den Job an den Hut stecken?« Kaum hatte ich mich zur Kündigung entschlossen, fühlte ich mich auch schon besser. Durch den Regen sah ich ein Gebäude am Fuß des Hügels, das so aussah, als habe es vielleicht ein öffentliches Telefon. Ich war etwa in der Mitte der Steigung. Als ich unten ankam, sah ich, dass es ein kleines Café war. Ein Ofen war in Betrieb. Mann, dachte ich, erst will ich mal ein bisschen trocknen. Ich zog meinen Regenmantel aus und nahm die Mütze ab, warf die Posttasche auf den Boden und bestellte eine Tasse Kaffee. Es war sehr schwarzer Kaffee. Alter Kaffeesatz, neu aufgebrüht. Der übelste Kaffee, den ich je getrunken hatte. Aber er war heiß. Ich trank 3 Tassen und saß etwa eine Stunde da, bis ich vollkommen trocken war. Dann schaute ich hinaus. Es hatte aufgehört zu regnen. Ich ging hinaus und erklomm die Steigung und fing wieder an, Briefe zuzustellen. Ich ließ mir Zeit und schaffte die ganze Route. Bei der 12. Schleife brach die Dämmerung herein. Als ich zum Postamt zurückkehrte, war es dunkel. Der Zustellereingang war verschlossen. Ich trommelte an die Tür aus Blech. Ein kleiner, warmer Angestellter kam und machte die Tür auf. »Was zum Teufel haben Sie so lange getrieben?« schrie er mich an. Ich ging zum Verteilerkasten hinüber und warf die nasse Tasche hin, voll mit Sendungen, die nicht zustellbar waren, falsch einsortiert worden waren oder persönlich abgeholt werden mussten. Dann holte ich meinen Schlüssel heraus und warf ihn in den Kasten. Es war Vorschrift, bei Erhalt und Rückgabe des Schlüssels zu unterschreiben. Ich kümmerte mich nicht darum. Er stand einfach da. Ich schaute ihn an. »Wenn du noch ein Wort sagst, Kleiner, wenn du auch nur niest, dann schlag ich dich tot, weiß Gott.« Der Kleine sagte nichts. Ich stempelte und ging. Sie hörten »Der Mann mit der Ledertasche« von Charles Bukowski. Gesprochen von Horst Menroch. WDR 5 lässt euch sagen, nähert euch mit schnellem Schritte dem Feste der Bücher in Müllenbach bei Marienheide. Erinnern, erzählen, entdecken, dieses solle sein unser Motto des 5. Festes des Buches im Bergischen Lande. Erinnert euch an des Johannes Gutenberg, erzählet, wie einst unterrichtet wurde und entdecket mit uns 17.000 Bücher an der Zahl. Hört, hört die Erzählungen aus dem Hause der Geschichte. 10 Antiquariate werden sein an 5 Orten im Dorfe. Kommet und feiert das Fest der Bücher im Jahre 2006 im Bücherdorf Müllenbach bei Marienheide im Bergischen Lande. am Sonntag, den 18. Tage des Juni, ab der 10. Stunde am Morgen. WDR 5 Nachrichten. Es ist 11 Uhr. In Gelsenkirchen hat am Vormittag eine Demonstration gegen Fremdenhass und Rechtsextremismus begonnen. Einige hundert Teilnehmer machten sich auf den Weg zu einer Kundgebung, auf der unter anderem Nordrhein-Westfalens Regierungschef Rüttgers, CDU, und Bundesarbeitsminister Müntefering, SPD, sprechen wollen. Sie wollen ein politisches Zeichen gegen die rechtsextremistische NPD setzen, die für den Mittag eine Demonstration in Gelsenkirchen angekündigt hat. Ein vom Oberverwaltungsgericht Münster bestätigtes Verbot der Polizei hatte das Bundesverfassungsgericht gestern aufgehoben. Die Polizei befürchtete eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und einen Schaden für das Ansehen der WM-Stadt Gelsenkirchen. In St. Petersburg bereiten die Finanzminister der G8-Länder den Weltwirtschaftsgipfel vor, der dort Mitte Juli stattfinden wird. Zur G8 gehören neben Russland die 7 wichtigsten Industrienationen, darunter Deutschland. Die Minister äußerten sich besorgt über die hohen Energiepreise. Dadurch sei das Wirtschaftswachstum in der Welt gefährdet. Am Rande der Konferenz einigten sich Bundesfinanzminister Steinbrück und sein russischer Kollege Kudrin auf eine Teilrückzahlung von Schulden. Russland wollte Schulden von knapp 8 Milliarden Euro auf einen Schlag zurückzahlen. Wegen der Zinsausfälle durch eine schnelle Tilgung ist die Bundesregierung aber dagegen. Die Feuerwehr hat jetzt den Brand im Kohlekraftwerk Niederaußen bei Köln unter Kontrolle. Bis Flammen und Glut ganz verlöscht sind, kann es aber noch Stunden dauern. Trotz der dichten Rauchentwicklung besteht nach Angaben der Behörden keine Gesundheitsgefahr für Menschen in der Umgebung. 320 Mitarbeiter des RWE-Werkes wurden aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Ein Feuerwehrmann kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Brand war gegen 12:45 in der Nacht.